Hallo, hallo, hallo, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist wieder der Museumbug, der lauschigste aller Museumspodcasts, wo ich, Jörg, und ich, Martha, und ich, Matthias. Wir gehen nämlich in Berlin vor allen Dingen in Ausstellungen und danach plaudern wir da so ein bisschen drüber und podcasten über unsere Eindrücke. Genau, und heute waren wir in so einem ganz altehrwürdigen Museum. Tempel. Museumstempel. Musentempel. Musentempel auf der Museumsinsel. Da waren wir nämlich im alten Museum. Genau, aber davon vielleicht später mehr. Jetzt erstmal Kaffee. Ja. Oh. Wo gibt es den besten Kaffee in ganz Berlin? Oh, Im Kombrink. Prost. Ja, wir haben noch nie mit Kaffee angestoßen, glaube ich. Ganz stil echt. Ne? Ich mach's erst nee, mach das zu mir. Das ist aber jetzt komisch mit dem Mikro hier. Warte mal. Das heißt, normalerweise trinken wir betrunken, heute schlürfen wir. Ja, genau. Weil man muss auch sagen, wir haben uns diesmal ganz früh getroffen, ne? Also früh, was heißt früh, aber um 10:30 sind wir da aufgeschlagen. Deswegen nehmen wir das jetzt am Mittag oder Nachmittag auf, entgegen unserer normalen Runde abends. Ja, normal schlafen wir tagsüber ja. Und sind nachtaktiv. Ja, nachtaktive Käfer. Leuchtkäfer. Ja. So Neon. Genau, aber bevor wir über das alte Museum reden, ich gucke euch mal an, was so im letzten Monat passiert mit dem Museumbug mit euch. Martha hat ein bisschen längere Haare bekommen. Matthias, dein Bart ist nach wie vor noch prall gefüllt. Voll. Ja, nee, aber wir haben ja immer jetzt den Teil, wo wir Zeug erzählen vorher und dann Werbung kommt erst nachher. Haben wir immer jetzt, ne? Ne, ist immer jetzt. Neuestem. Ja. Ja, Werbung zum Beispiel für museumbug.net mit dem Newsletter und dem Archiv, das kommt erst am Ende. Das kommt erst am Ende, ja. So, dementsprechend sage ich aber an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch, das wollte ich nämlich jetzt machen, und zwar an das Hanse-Museum in Lübeck. Vor allem, also unter anderem herzlichen Glückwunsch auch zu dem neuen Design, das hier auf geteilte Zustimmung gestoßen ist, aber meine sehr positiv. Das sieht nämlich schick aus und wenn ich das richtig verstanden habe, 5 Jahre Hanse-Museum in Lübeck und ich behaupte einfach mal, das ist für uns vielleicht auch irgendwann mal ein Grund, da mal hinzufahren. Ich glaube, das ist nämlich nett. Ja, ich bin ja Hanse-Fan. Ist ein Hanse-Fan? Ja, ja. Nee, ich wollte da schon immer mal hin, weil es ja auch so ein Erlebnismuseum ist. Mhm. Ja. Ja, führen die das nicht im Titel? Weiß ich nicht. Ich dachte, das ist das Auswandererhaus. Ein, zertifiziertes Erlebnismuseum. Ja, aber es ist so ein bisschen ähnlich wie das Auswandererhaus, ne? Deswegen. Ja. Ja. Meine Museums, ich muss dazu sagen, meine Museumssozialisationierung hat nämlich im Auswandererhaus stattgefunden. Und deswegen, ja. Deswegen, und das Hanse-Museum ist, glaube ich, ähnlich, so erzählerisch und so. Und deswegen wollte ich da schon immer hin und das können wir vielleicht irgendwann mal machen. Genau. Also Hanse-Museum, herzlichen Glückwunsch. Ja. Töre. Eigentlich muss man das mit so einem, mit so einer Schiffshupe feiern, oder? Horn. Ja, das. So ein Horn, genau. Schiffshupe. Schneidet das nicht unsere Tonmeisterin dann immer hinterher rein in den Podcast? Nee, könnte das sein, dass ihr jetzt echt so ein Geräusch gehört habt. Und dann wollten wir doch auch immer noch sagen, was wir das letzte Mal noch vom letzten Mal so vergessen haben. Oder ja, da wolltest du doch was berichten. Wollte ich was berichten. Ja, weil wir haben ja die Berlin History App getestet und da hat nämlich der Matthias einen Geheimtipp am Ende erwähnt und zwar die Museum Stars App. Und die ist 1000-mal besser. Nein, aber die ist vor allem was für Kinder, weil ich hatte ja gesagt, die Berlin History App ist jetzt nicht für meine Kinder was. Und dann habe ich das gleich ausprobiert und die Kinder und ich, wir waren voll begeistert. Also das sind unterschiedliche Museen, haben ihre Museum-Quiz-Touren sozusagen oder die Quiz-Tour-Firma, die diese Quiz-Touren hergestellt haben, hat das in einer App so zusammengetan. Das heißt, man kann irgendwie in Naturhistorischen Museum von Wien kann man da eine Quiztour machen oder im Hutmuseum von, weiß ich nicht, oder eben wir waren auch in irgendeinem Bergbaumuseum, Bochum, genau. Ja. Und es war schon ziemlich cool. Und alle Quiztouren sind auch immer so ein bisschen anders. Was heißt denn, ihr wart da drin? Na, wir waren, also haben die Quiztour gemacht. Ja gut, aber also man ist, kriegt jetzt keinen virtuellen Rundgang, sondern... Nö, aber es ist immer objektbezogen, ja, sag okay. ich mal. Mhm. So schön Museumsjargon-mäßig. Mhm. Und es ist super spielerisch, aber nicht so flachspielerisch, sondern wirklich so, man will diese Sterne oder diese Punkte sammeln und man freut sich voll, wenn man es geschafft hat. Man muss viel schätzen, das fand ich auch ganz cool. Also bei vielen Aufgaben war es so, dass man was schätzen musste und dann hatten wir das so gespielt. Leider konnte man sich nicht irgendwie so einen Account anlegen. Also ich wollte das spielen und meine Kinder wollten es auch spielen. Dann mussten wir es auf unterschiedlichen Devices spielen, weil wir nicht sagen konnten, ich melde mich jetzt als Martha an oder ja. ich melde mich jetzt als der und der an. Und dann haben wir sozusagen zusammengespielt und das war echt ganz cool. Und gibt es da einen Highscore? Vielleicht gibt es da auch einen Highscore. Aber wenn man sich nicht anmeldet, ne? Obwohl, nee, gibt, glaube ich gibt nicht. Keinen, also weil ich weiß, glaube ich, keinen Highscore. Nee. Weil es, also das Ziel ist ja, dass du quasi Sterne sammelst und dann steigst du irgendwie Level auf und dafür bekommst du dann irgendwie Eintrittskarten, die du dann ummünzen kannst, um neue Quizzes zu spielen. Genau. Ja klar, aber man kann ja trotzdem die Sternchen dann quasi zusammenzählen und der, der die meisten Sternchen hat, steht ja, dann auf Platz 1 dann und sind ja quasi darf sich in der die Lichte erst, des Triumphs. Ja, aber die dann zuerst angefangen haben zu zeigen. Spielen, haben natürlich den zeitlichen Vorteil dann schon. Das ist dann ja so. Ja gut, aber das ist ja bei allen Spielen so, die einen Highscore haben. Eine Sache hatte ich allerdings anzumerken, weil eine Freundin von mir wollte das auch spielen und die hat kein Apfel Handy und hat das nicht runterladen können. Das ist anscheinend nur im App Store. Nee, gibt es auch für Android. Echt? Yes. Ja, dann, oder heißt es anders? Nein. Okay, dann hat die vielleicht nicht noch, gefunden. Hat die vielleicht noch so ein altes Windows-Phone. Vielleicht. Nee, hat die nicht. Nee. Dann muss ich es nochmal sagen, dass sie das nochmal suchen soll. Ja, sag ihr das mal. Ja, sag ich immer. Okay, ja. Matthias, hast du noch irgendwie was nachzureichen? Ich kann noch schöne Grüße ausrichten. Das kann ich auch jetzt machen eigentlich. Ja. An den Kollegen, den Kollegen Hahn aus Augsburg, aus dem Römischen Museum. Der hat sich nämlich sehr interessiert für unseren Newsletter, den ihr, ich habe es, glaube ich, noch gar nicht erwähnt heute, auf dem museumbank.net abonnieren könnt, wo ihr immer noch lustige Infos bekommt. Genau, und ich habe da nämlich mal gearbeitet, auch in Augsburg, in diversen Museen. Und er hat schöne Grüße an mich ausgerichtet. Ich fand es sehr nett, dass er sich noch dran erinnert. Dementsprechend schöne Grüße zurück. Ja. Oh. Das war ein Wink aus der Vergangenheit. Ja, es holt uns alles ein. Ja. Auswandererhaus. Römisches Museum, es ist ein... Stimmt. Ja. Es wird jetzt so eine Vergangenheitssendung heute, ne? Ja, wir müssen ja auch ganz weit in die Vergangenheit reisen. Wollen wir das jetzt schon machen? Oder wollen wir noch mal lieber... Ich glaube, es geht los. Mit dem Vorgeplänkel? Also vielleicht, Vorgeplänkel, also vielleicht muss man, um da jetzt langsam reinzukommen, nochmal sagen, wir gehen ja jetzt in der Zeit ins Museum, wo die Museen nach der Corona-Krise jetzt langsam wieder alle öffnen, aber man halt mit den... ja, im Grunde genommen seltsamsten, aber auch wieder verstehbaren Sicherheitsvorkehrungen konfrontiert ist. Ne? Also sprich, man muss Mundschutze aufziehen, man muss sich... Mund-Nasen-Bedeckung. Entschuldigung, man muss sich Mund-Nasen-Bedeckungen überstreifen. Das klingt so lassiv. Alles Mögliche an Sicherheitsabständen einhalten und so weiter und so fort. Und unter diesem Eindruck sind wir heute ins alte Museum gegangen. Und das alte Museum ist ein Museum auf der Berliner Museumsinsel. Und das ist jetzt schon unser zweites Museum auf der Museumsinsel, was wir besucht haben. Ne? Weil, wenn ihr euch noch erinnert, ich glaube, unsere dritte Folge oder so war das, das Bode-Museum waren wir da. Und es hat mich auch so ein bisschen ans Bode-Museum erinnert, aber davon vielleicht später. Hä? Das war ganz anders. Ja, war ganz anders, aber auch trotzdem gleich. Erzähl ich später. But different. Yeah. Matthias genau. Hat ja so ganz... gesagt, endlich mal wieder in so ein richtiges Museum. Ey. Matthias hat halt so eine alte, angestaubte Vorstellung von uns. Also, genau, mir ist das ganz wichtig. Wenn Matthias nicht durch zwei Säulen durchgehen kann, wenn genau. er einen Eingang hat. Säulen sind dann, wichtig, korinthische vor allen Dingen. Ja, das ist kein, so. Dann hat ja. er kein Museum betreten. Also er kennt das ja generell dran, dass ein Museum nur dann gut ist, wenn keine Besucher drin sind. Das ist die Grundregel für jedes Museum. Also das heißt, wenn ihr ein sehr beliebtes Museum habt, dann solltet ihr euch hinterfragen an dieser Stelle. Nein, Quatsch. also ich meine, irgendwie, lass uns mal über die Museumsinsel, vielleicht im Allgemeinen über das alte Museum sprechen. Wo ist das Ding überhaupt? Genau. Wie kommt man da überhaupt hin? Hier, Jörg war gleich ganz woanders. Ja, ich habe auf euch gewartet und war noch so ein bisschen im Morgen dran und saß die ganze Zeit vom neuen Museum rum, in der Annahme, dass wir uns da treffen, aber das ist mir eingefallen, nee, wir treffen uns ja beim alten Museum, dann musste ich da, ja, das ist eine ganz unglaubliche Geschichte, ne, jedenfalls. Wobei wir da das letzte Mal ja schon waren, bei ja. unserer letzten Ausgabe, ja. Ja. Und zwar eben am und um den sogenannten Lustgarten. Ja. Der aber absolut seinen Namen nicht verdient hat. Nee. Das ist eigentlich nur eine viergeteilte Wiese mit Springgarten. Brunnen drin. Ja, und verlustieren kann man sich da auch nicht. Nee, also es ist eigentlich, also man hat das Berliner Schloss, was jetzt ja wieder errichtet wird, wo jetzt auch gerade schon diese Kuppel mit dem Kreuz drauf auf ihre Installation gerade wartet. Dann geht man da über die Straße, dann geht man in diesen Lust auf diese Wiese und dann schaut man auf so einen riesen Pott mit Säulen dran, das ist das alte Museum. Genau, richtig so, ja, Säule und Treppen, die man hochsteigt, empor. Leute in Togen. Genau, Wachschutz in der Toga. Genau. Genau, also es ist wirklich, also es ist so, also ich finde das halt wirklich so der Prototyp von Museum, so wie man, wenn ich mir irgendwie überlegen müsste, wie wäre das ein Symbolbild fürs Museum, dann wäre es wahrscheinlich genau das. Ist doch auch, das Symbol für Museum ist doch so Säulen und ja. so ein Oder das Emoji für Museum ist, genau, das ist eigentlich das alte Museum. Das haben sie sich ja beim Bau auch so gedacht, wahrscheinlich. Die haben das Emoji gehabt und haben überlegt, wie müssen wir. Nee, aber der Bau ist doch von Schinkel und der wollte das doch so klassizistisch, also es war ja sowieso alles klassizistisch da zu damals. Also wollten sie sich an so klassischen Vorbildern, von architektonischen Vorbildern orientieren und dann haben sie wahrscheinlich auch gedacht, oh ja, Museum, das. Sieht so aus. Ich finde das aber lustig, weil irgendwie, also ich finde, also ich mag das, also diese Optik und so, und ich meine, es gibt diese Rotunde da drin, diese Kuppelhalle mit irgendwie mit Göttern und Statuen, die da drin stehen. So. Ich mag das, weil es halt dieses prototypische Museumsding ist. Gleichzeitig ist es, glaube ich, auch super abschreckend für Leute, weil die genau denken, oh Gott, das ist genau dieses Schnarchige, was Museum ausmachen kann. Also es hat so ein bisschen beides, finde ich. Ich finde es auch ganz interessant, weil ursprünglich war das gar nicht so griechisch-römisch skulpturenmäßig vorgesehen. Ich habe gelesen, es war vor allem Gemälde, waren da drin. Martha, kann es sein, du hast dich vorbereitet auf diese Sendung? Nee, aber ich habe mal bei Wikipedia nachgelesen. Ah ja, okay. Nee, weil ich wissen wollte, weil ich finde Schinkel-Sachen sowieso cool. Also ich finde den Typen, der hat schon tolle Sachen gebaut. Was ist das denn für ein Typ? Der Schinkel? Der Schinkel. Das war so ein Architekt oder was? Architekt oder auch Theaterarchitektur gemacht, also so Bühnenarchitektur. Und ganz viele klassizistische Gebäude in Berlin sind von dem. Der hat auch eine Architekturschule, also eine Uni sozusagen. Ja. Schinkel-Uni. In meinem Kopf macht es die ganze Zeit ein belegtes Brot mit Schinkel. Schinkel. Genau. Nee, und diese Rotunde, die du erwähnt hast, diese Kuppel, die soll wohl, das habe ich auch gelesen, die soll wohl von Rom diese Rotunde im Pantheon genau abgekupfert gewesen sein. Das war einfach auch die Zeit, da wollte man, ja. Das habe ich jetzt gelesen in Bezug auf die Kuppel vom Berliner Schloss. Ja, Pantheon war einfach super. Pantheon ist für alles. Ja, ja, Pantheon ist Pantheon. Ja, okay. Ja. Ach, Pantheon ist einfach so die früheste riesige Kuppelkonstruktion und alle sagen, alles klar, Pantheon. Ja. Ah, interessant. Ja, so. Welch profundes, antikes Wissen. Nee, aber ich weiß, was Matthias meint. Also ich glaube, wir sind so an dieses Museum hat was mit Säulen und Erhabenen und Skulpturen und so zu tun gewohnt, dass wir das gar nicht in Erwägung ziehen, dass das vielleicht für jemanden, der das erste Mal vor solchen großen Säulen steht oder so eine Treppe hochgeht, denkt so, oh nee, da will ich nicht rein und das ist mir alles zu groß und zu, ich weiß gar nicht, weil viele haben ja auch denken, also von meiner Erfahrung ist auch vom Jugendliche, die wirklich nicht so viel Berührung mit solchen Orten bekommen haben, haben schon auch das Gefühl, dass sie sich nicht benehmen, also dass sie sich vielleicht falsch benehmen oder was Falsches machen da und da ist dann so ein Eingang und so ein Ort finde ich schon, hat was Abschreckendes. Es schreit halt irgendwie Hochkultur. So. Ja, ja. Und ich meine, das ist ja auch meine Kritik zum Beispiel an dieser, da haben wir schon mal drüber gesprochen, an der James Simon Galerie oder Simon. Simon, James Simon Galerie. Also das neue zentrale Eingangsgebäude für die Museumsinsel, die auch wieder so eine Tempelarchitektur in so klassizistischem Weiß-Grau, was auch immer das ist, irgendwie nachahmt. Ja. Und das ist, also anstatt da was hinzusetzen, was so einen Kontrapunkt zu diesen ganzen altehrwürdigen Gebäuden setzt, setzt man was hin, was das irgendwie wieder aufgreift. Also das ist das, was mich so ein bisschen langweilt, muss ich fast schon sagen. Das liegt aber auch vielleicht daran, da können wir auch nochmal kurz sagen, also wissen vielleicht viele, aber nicht alle, institutionell ist da wieder unser alter Freund der preußische Kulturbesitz dahinter. Mm. Der preußische Kulturbesitz ist ja auch ein Garant für die Hochkultur. Und deswegen müssen da auch die Säulen hin. Ist doch ganz klar. Also jetzt bei der James Simon. Ja, also preußischer Kulturbesitz / staatliche Museen zu Berlin. Genau. Ja. Hm. Ja. Ist ein großer Tanker, das muss man mal sagen. Interessant wäre auch die Frage, wie das so auf die Zeitgenossen, als der Schinkel das gerade gebaut hat, ne, wie das auf die dann gewirkt hat. Weil kommst du so aus so einem komischen, wuseligen Berliner Stadtgewusel ne, und dann steht da auf einmal irgendwie so ein Riesentempel vor dir. Mhm. Das muss sicherlich auch für die Zeitgenossen relativ ja, das, diese Zeit ist ja auch super geprägt davon, dass das Bürgertum diese Hochbildung auch oder dass diese Hochbildung soll oder diese gehobene Bildung soll auch fürs Bürgertum erlebbar gemacht werden. Und das Bürgertum fühlt sich dann vielleicht in so einem Besuch von so einem erhabenen Tempel erhaben und in ihrer Schicht eben so ein bisschen gewürdigt und weise und ja, gelehrt. Gab es früher eigentlich schon Toga-Partys? Also wurden dort Toga-Partys veranstaltet? Ich gehe davon aus. Ja? Ja. Immer jeden zweiten Samstag im Monat. Das macht es mir schon wiederum sympathisch. Ja. Aber ich wollte nur mal kurz sagen, also das, was du jetzt gerade beschrieben hast, Martha, oder was du auch meintest, also ich kann das auch voll gut nachvollziehen, weil ich mich genau so gefühlt habe. Ich stand davor und dachte mir, langweilig. Ich ging da durch und dachte mir so, oh, darf ich hier das machen? Darf ich, nee, das darf ich nicht machen. Also jetzt nicht so in der Ausprägung, aber so ein bisschen irgendwie schon. Also so dieses, das ist klassische Museum, Vitrine, Objektschildchen und so. Sollen wir mal überhaupt drüber sprechen, was da ja, ach, ja, stimmt, vielleicht? Ja, das sollten wir vielleicht tun. Matthias, du bist ja eigentlich Chefkurator im Alten Museum. Ja, deswegen Museum. Kannst du mal kurz sagen. Zuständig für Togen und Tunikis. Ja, genau. Tunike. Genau, also das ganze Gebäude bietet auf zwei Stockwerken alles, was der geneigte Altphilologe sich gerne Indiana Jones anschaut. Nee, genau. Der war ja gerade in Südamerika unterwegs. Stimmt. Nee, also genau, es geht klassisch griechische Antike, gibt es zu sehen, Hellenismus im Erdgeschoss und dann im ersten Stock anfangen bei den Etruskern und dann alles römische Kaiserzeit und so weiter. Alle gibt es da alles zu sehen. Und was die Objekte betrifft, halt vor allem irgendwelche Vasen mit und ohne Bild. dann gibt es Statuen und Statuetten, Münzen ein paar, auch für den Münzsammler unter euch ist was Pimmel dabei. Habe ich gesehen. Genau, es gibt fliegende Penisse, diverse. Was gibt es noch? Habe ich was vergessen? Fliegende Vaginen gab es gar nicht, ne? Nee, das ist... Echt? Es ist auch mal wieder. Die haben sich wahrscheinlich nicht erhalten. Die sind alle im Vagina Museum in London. Ja. Genau, und dann, was gibt es noch? Es gibt so ein paar Alltagssachen, auch so Schmuck zum Beispiel gibt es da zu sehen. Es gibt so Urnen in verschiedensten Formen, genau, Friese. Ja, so architektonische Versatzstücke. Gemälde, diese ja, so bemalte Sarkophage von außen, also von außen diese Grabbildchen. Nee, diese Bilder von den Leuten, die gestorben Panini-Bildchen. Sind. Panini-Bildchen. Diese ägyptischen Panini-Bildchen. Du hauchst auch total krass. Was? Du machst total den Pop-Sound. Ja. Okay, ich muss mal gerade mein Mikro hier nochmal ein bisschen rumfummeln. Boah, ihr seid total live dabei. Ja, es ist hier. So ist jetzt besser. Ja, wenn du so lachst, dann. Haut's mir die okay, ich merke, ich lach lieber nicht wir müssen mehr. Einfach du lachst jetzt bitte nicht mehr. Genau. So, aber jetzt ist nee, so geht's ja. Mit lustig. Ja, weil ist ja auch ein ernstes Museum. Ja. Stimmt, genau. Ja, das ist so, genau, das ist es eigentlich. Du denkst gleich, ist es was Ernstes. Ja. Du kannst nicht vor so einem Tempel stehen und ja, sagen. Du zeigst auf mich und das trifft tatsächlich auf mich zu. Nein, aber man kann einfach nicht vor so einem Tempel stehen und sagen, so, das, da ist jetzt eine coole, lustige Rutschbahn. Nein, unterhaltsame Ausstellung drin oder so. Also es ist, man denkt gleich, es kann einfach nicht unterhalten sein, aber dabei ist das Thema ja total cool. Also ich finde, es gibt doch nichts Spannenderes als diese ganzen Mythologien und die ganzen Geschichten, die damit zusammenhängen, oder? Also altes Griechenland und so und Asterix und Obelix, das ist doch voll cool. Ja, also da kommt wieder meine Frage, die ich jedes Mal stelle. Also ich meine, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gehabt, dass ich irgendwie für so antike und alte Geschichte irgendwie empfänglich bin, dass ich das gerne mag. Deswegen gucke ich mir auch im Bode-Museum die Münzen an. Du hast da eine Allergie, ne? Was habe ich? So eine Antikenallergie, kann das sein? Genau, da kriegt man so einen geschwollenen Fuß von. Sehr empfänglich, ja. Nee, also das mag ich, ich mache das sehr gerne. Ich weiß aber, also ich kenne ganz viele Leute, bei denen wüsste ich schon, wenn ich sage, komm, wir gehen mal dahin, dann irgendwie rollen die schon mit den Augen. Ich weiß nicht, wie geht's euch bei dem Thema? Willst du uns jetzt fragen, was für Erwartungen wir hatten? Ich habe es nicht so ausgedacht. Durch die Hintertür. Wolltest du es wieder reinschieben, ne? Na gut. Nee, aber ich wollte ja eigentlich sagen, was für Erwartungen ich hatte. Ja. Also ich habe genau das vorgefunden, was ich erwartet habe. Also Skulpturen auf das, sage ich jetzt mal vorsichtig gesagt, konventionellste Art ausgestellt, die es halt so gibt. Mhm. Auf ihren Podesten mit schönen Text und schönen Schildchen. Ja. Und das war's. Ja. Das habe ich auch so. Das habe ich auch erwartet. Allerdings, wurde meine Erwartung bei manchen Objekten so ein bisschen durchbrochen, würde ich sagen. Wo dann irgendwie, also ich wusste, man geht da rein und dann ist es halt so eine informative Ausstellung. Ne? Hm. Also und die Information ist daran so schlecht. Und die Information kriegt man auch auf ganz klassische Art und Weise um die Ohren gehauen. Das vielleicht innovativste ist noch der Audioguide. Ja, aber auch nur die Musik am Anfang. So, ja, die Musik am Anfang. Das ist ein guter Stichwort. Moment, darf ich noch kurz über meine Erwartungen? Und genau, und dann habe ich aber coolerweise von der netten, darf ich nicht meine Hände reiben? Ich darf auch gar nichts mehr machen jetzt hier. Ich darf nicht lachen. Ich darf nicht meine Hände reiben. Knebel dich. Genau. War die nette Kollegin ganz am Anfang der Ausstellung, wo Matthias und ich, mit der haben wir uns auch ein bisschen unterhalten, haben uns über so Reiseziele, ne? Da war so eine große Karte vom Mittelmeerraum und Matthias und ich haben uns vorgestellt, wenn wir in der Antike gewohnt hätten, gewesen wären, wo wir da gewohnt hätten. Und dann kamen wir, dann kam sie halt so ins Gespräch rein und dann haben wir uns über Urlaubsziele uns unterhalten, ne? Und ob es schon Tourismus in der Antike gab und dann hat sie auch noch uns auch ein bisschen was von ihrem persönlichen Urlaub erzählt. Das war ganz informativ. Wie kam ich da jetzt nochmal drauf? Ach so, wegen meinen Erwartungen. Ja, die nette Kollegin, die hatte mir nämlich so ein Faltblatt in die Hand gegeben und da sind nämlich so Highlights des Museums drauf. Und darüber hatten wir uns nämlich auch schon mal drüber unterhalten. Die Frage, was sind denn eigentlich so die Highlights der Berliner Museen? Ne? Das ist sozusagen das im Kleinen irgendwie fürs alte Museum. Und das hat mich da irgendwie so ganz gut durchgeleitet. Irgendwie. Ja. Echt? Ja. Was mich an diesem, also ich fand dieses Faltblatt auch ganz, also ich fand es ganz hilfreich, aber was mich daran stört, ist so ein bisschen, dass die Aussage dahinter ist, das sind Dinge, die ihr euch angeschaut haben müsst. Das heißt nicht, das sind die spannendsten Geschichten, das ist das müsst ihr gesehen haben, damit ihr das und das verstanden habt oder so. Ja. Sondern ist so, das sind Dinge, die ihr gesehen habt. Die Meilensteine. Ja, und die hingen, aber die waren auch nicht zusammenhängend oder so. So nach dem Motto, wenn ihr diese Sachen gesehen habt, habt ihr die Erzählung der Ausstellung verstanden. Sondern so, ja. Ja, was okay. Ist denn die Erzählung der Ausstellung? Ja, eben. So. Ja. Also das habe ich auch ganz, ganz klar vermisst, dass die Geschichten, die dahinter stehen, die ich jetzt so ein bisschen kenne nur. Also ich bin auch jetzt kein großer Altertumsforscher oder so, aber ich weiß noch, dass ich in der Schule die mythologischen Erzählungen und auch später im Studium dann mit Kunstgeschichte, das fand ich super spannend. Mit Zeus und den ganzen Göttern und das sind doch super spannende Geschichten. Habt ihr in der Ausstellung irgendeine super spannende Geschichte da erlebbar gemacht bekommen? Also außer vielleicht, ihr habt zufällig einen Text gelesen, wo es drin stand. Na, jetzt Geschichten im Sinne von Mythologie oder ja. So. Ja, da gab es schon mal, also zum Beispiel diese Vase? War das eine Vase? Oder die eingebrannt, dieser, kann man sagen. Ne? Ja, genau. Das, ich kann mich daran erinnern, als wäre es gerade vor einer Sekunde gewesen. Da war Achilles, der auf so einem Teller oder auf einem vasenhaften Teller Achilles, der seinen Kumpel da gerade verbunden hat. Patroklos. Danke, Matthias. Das wurde von dem Was? Du hast es auf deinem Highlight-Zettel Highlight. Ist drauf. So. Ja, ist, genau. Ah. So, hier auf dem Zettel drauf. Diese Szene wurde halt so ausgedeutet und da erzählt, was man darin irgendwie lesen kann. Das fand ich so aber ganz interessant. Aber im Audioguide? Aber, also ja, wie Audio-Guide, wurde genau. Das vermittelt? Audioguide. Ja, dann habe ich das zum Beispiel gerade nicht gehört. Ja. Aber es wurde in der Ausstellung, wurde jetzt keine Mythologie oder so in mal einer anderen Form als der Begleittext oder Audioguide dargestellt, oder? Na, lass uns mal kurz zurückgehen. Also ich meine, das ist jetzt ein bisschen Systematik und wir sind ja eigentlich nicht systematisch, aber du bist also diese, verdorben durch das Museum. Zu systematisch willst du jetzt auch noch vorgehen. Ich habe zu viele Pimmel gesehen. ich muss mich an der Systematik festhalten. aber Erzählung, ne, das Stichwort. Also was sind eigentlich so die Grunderzählungen bei der Ausstellung? Und da hat man irgendwie eine einigermaßen chronologische Erzählung, ne? Über die alten Griechen, über die Etrusker zu den Römern. So, man hat irgendwie regionale Erzählungen, habe ich jetzt gerade genannt. Und man hat innerhalb dessen auch immer spezielle kleinere Themen. Also sowas wie Schauspiel, Alltag in einer Stadt, ja. So in Athen oder was. Und auch noch ein paar andere sozusagen. Also es ploppen da schon irgendwie ganz viele Unterthemchen irgendwie auf. Aber ja, also auf mich hat so den Eindruck gemacht, wir machen jetzt mal hier so einen chronologischen Bogen, so ein bisschen. Ja, man muss schon echt aufpassen, dass man mitbekommt, bei welchem Thema man gerade steht. So ging es mir zumindest, weil, also lass uns vielleicht an der Stelle mal so ein bisschen über die Gestaltung sprechen, weil sie ist halt, Martha, du hast das vorhin schon gesagt, die ist halt sehr klassisch irgendwie. Man könnte auch sagen grau. Ja, also es gibt schon, es sind Farbtöne vorhanden. aber interessanterweise fand ich die Skulpturen am interessantesten, die vor einem farbigen Hintergrund standen. Oder die sind mir noch im Auge, im Gedächtnis, weil das für das Auge so was Tolles war, dass diese ja farblose oder eben diese weiße Skulptur von einem farbigen Hintergrund. Ja. Ich weiß, die waren eigentlich auch nicht weiß, aber die sind nun mal in dem Museum weiß. Und wenn die vor einer weißen Wand oder vor einem weißen Fenster stehen, dann wirkt es einfach nicht so toll. Matthias, du bist der Chefkurator. Was gibt's über die Farbgebung von den Statuen zu sagen eigentlich? Also nicht nur waren Statuen waren früher kleiner, nee, wieder das war anders, ne? Nee, im Mittelalter waren ja die Leute Statuen kleiner. Größer. Ja, nee. Lasst euch nicht verwirren. Nee, also die ganzen antiken Statuen, das wisst ihr alle, und die ganzen Tempelfronten und sonst was, die waren alle farbig. Das hat sich ja zum Großteil nicht erhalten. Es gibt so ein paar Sachen, das finde ich auch, also das sind tatsächlich für mich immer Highlights, wenn ich die in so einer Ausstellung sehe, wo es dann heißt, hier ist die originale Farbigkeit noch zu sehen. Yeah. So, das finde ich immer sehr, sehr schön. Aber nochmal zur Gestaltung zurück. Also es gibt halt, also die Sachen stehen frei im Raum, die meisten Figuren, und dann gibt es immer mal so eine Akzentwand, so eine Farbwand, aber es gibt irgendwie, es fehlt so ein bisschen an Vermittlungsmedien, also es gibt weder irgendwie Bildschirme, Touchscreens, sonst was, gut, kann man sowieso drüber streiten, aber ich hätte es zum Beispiel mal spannend gefunden, bei einer von den Statuen mal so eine Projektion drauf zu haben, die dann in Farbe wieder zeigt. Ja. Also es gibt ja dieses, also gegenüber vom Pergamon-Museum, das ist ja immer noch ein Bau, es gibt ja dieses 360-Grad-Pergamon-Panorama und da arbeiten die auch mit so Sachen im Eingangsbereich und so, das ist ganz cool. Aber das, also irgendwie es passiert einfach nicht so viel im alten Museum. Man läuft da durch und sieht die Sachen auch nicht, also oftmals nicht in Beziehung gesetzt zueinander, sondern die stehen halt irgendwie mit Abstand, 1,50. Ja. So, und das ist irgendwie... Also da passiert einfach nicht viel, hatte ich das Gefühl. Ja, das stimmt. Und deswegen, das meine ich ja vorhin auch schon, also das hat mich in dem Punkt irgendwie total ans Kunstgewerbemuseum erinnert. Weil, wenn ihr euch noch daran erinnert, da haben wir uns in der Folge, ich glaube, es war die Nummer 6 oder so, oder 8, keine Ahnung, ich müsste es mal nachschauen. Wir verlinken das. Wird ja auf dem Archiv bei museumbach.net. So, kommen wir nun zu Teil 3 des Podcasts. Nee, weil da hatten wir uns nämlich auch genau über das unterhalten und da war auch so die Frage, diese ne, Vitrine und Textschildchen, ne? Das ist ja so die sozusagen das maßgebliche, sagen wir mal, gestalterische Prinzip, in Anführungszeichen, Präsentationsprinzip irgendwie in dieser Ausstellung. Das ist im Kunstgewerbemuseum ja auch so. Ja. Und da hatten wir nämlich in der Art und Weise drüber gesprochen, dass es für uns irgendwie so total, ja mittlerweile schon so total piefig wirkt im Kunstgewerbemuseum, weil das irgendwie so zwar alles, ich habe damals, glaube ich, gesagt, das ist so ein alter Ausstellungsstandard. Ne? Der ist mal in den 80er und 90er Jahren was hingebaut worden. So, das hat auch irgendwie Hand und Fuß und ist irgendwie wertig. Aber es ist halt irgendwie veraltet. Und dieses Gefühl hatte ich im Altmuseum auch. Echt? Irgendwie. Nee, also ich kann das. Nee, ich kann jetzt echt nicht so das so krass finden, weil im Kunstgewerbemuseum war es einfach die Masse, die einen erschlagen hat. Ja, da gut, waren die kommen noch nur dazu, das stimmt. So eine, also im alten Museum haben die eigentlich, finde ich, ganz schön die Balance gefunden zwischen hier mal Vasen, hier mal Teller, das hier mal eine Skulptur. Du meinst aber das Kuratorische. Also ja, das Kuratorische. Ich meine aber jetzt nur die Gestalt. Das war ähnlich. Wie es präsentiert aber wird. Dieser ermüdende Gang durch dieses Kunstgewerbe, das hatte ich da überhaupt nicht. Also das war wirklich, wie lange waren wir da? 2,5 Stunden? Ja, 2 Stunden auf jeden Fall. 2 Stunden auf jeden Fall. Und ich fand es überhaupt nicht anstrengend. Es war ein schöner Gang dadurch. Ja. Es waren, ich finde, man konnte die Erzählung mit der Antike, Etrusker, Römer, also diesen zeitlichen Abstand, das konnte man, finde ich, schön abschreiten. Das konnte man auch nachvollziehen, fand ich, so auch von den Skulpturen her. Aber bei mir geht's, was meine Kritik war an der Gestaltung, war vor allem, dass ich, du hast jetzt diese Erzählung da von Achill und sowas noch im Kopf, aber dass ich eben auf der eher Mikroebene die einzelnen Erzählungen von den Objekten als entweder nicht mehr präsent habe oder einfach nicht dargestellt bekommen habe. Und vieles wurde auch vorausgesetzt. Also es wurde mit ganz vielen Namen geschmissen, mit ganz vielen Götternamen, mit ganz vielen anderen Namen, wo ich dachte so, oh, weiß jetzt nicht, wer das ist. Den Eindruck hatte ich auch. Da bin ich auch oft an Objektschilder vor allen Dingen gestoßen, also auf Texte, die, fand ich, ein bisschen voraussetzungsreich waren. Ja, ich finde generell, vielleicht ist das auch was ich jetzt erstmal ausweiten würde auf die gesamten staatlichen Museen oder die Ausstellungen, die ich da sehe. Ich habe das Gefühl, die Art und Weise, wie ich diese Objekte dort betrachte, ist eher eine kunstgeschichtliche Betrachtung. Ja. Also du siehst die Statuen und dann steht irgendwie dabei, ja, geschaffen von dem und dem Meister, eine Kopie von der und der Statue, achten Sie auf den Schwung der sowieso. Also mehr das, als dass man sagt, diese Statuen standen vermutlich in den Gärten bei irgendwem, bei Festen hat man sie geschmückt, was weiß ich so. Also dieses, also die Frage, warum stellen sich die Leute überhaupt damals alles voll mit diesen Statuen, was fasziniert die da? So, es gibt dann diesen Abschnitt irgendwie Alltag, so, aber dass natürlich diese oder alles, was man da sieht, durchgehend irgendwo im Alltag vorhanden war, das kommt irgendwie für mich jetzt nicht so raus. Also mir fehlt's ganz generell gesprochen bei den einzelnen Objekten so ein bisschen an Spannung einfach. Mhm. Also dadurch, dass du ja auch diesen chronologischen Lauf hast, hast du zum Beispiel auch nicht den Punkt, dass du, sagen wir mal, auf der einen Seite griechische Statuen oder Vasen und auf der anderen Seite was Römisches hast und dann vergleichst oder guckst, was hat sich verändert. Es fehlt so ein bisschen an Spannung, sondern man guckt sich, so ging es mir zumindest, die Objekte so eins nach dem anderen einzeln an. Mhm. So, oh, das ist aber eine schöne Vase und was ist denn da drauf? Hat das was mit der anderen Vase zu tun, nimmt dran? Eigentlich egal, so. Ja. Ja, obwohl das schon, also jetzt, wo du es auch gerade meintest, mit den römischen und griechischen Urhebern, nee, das falsche Wort, das wurde schon auch an manchen Objekten wurde das erzählt, ne? Also zum Beispiel bei diesem betenden Jungen oder betender Knabe. Ist auch so eine Statue, eine Bronzestatue. Hm? Das sind immer Knaben. Ja, sind immer Knaben. Also ja, genau. Also betende Mädels gab's wenig. Genau, da wurde halt dann so ein bisschen, aber halt auch in so einer kunstwissenschaftlichen Perspektive eher so erzählt, okay, ne, diese Statue steht in der und der Tradition, die, ne, das ist so ein, ja, ein kleiner nackter Junge, der halt irgendwie die Hände so offen sozusagen so ein bisschen zum Himmel gehoben, gespreizt hat. Und dann wurde dazu gesagt, okay, die Hände und die Arme, die sind später rekonstruiert worden im 17. Jahrhundert und so, ne? Aber, ne, also da wurden halt dann so ein bisschen so Vergleiche gezogen, aber eben halt nur auf so einer, in Anführungszeichen, kunstwissenschaftlichen Betracht oder kunstgeschichtlichen Betrachtungsweise, ne? Wobei es da ja ganz viele Zugänge gäbe. Also mir ist irgendwie aufgefallen, als wir so durchgelaufen sind, okay, du hast natürlich, du hast Statuen, die sind teilweise aus Bronze, teilweise aus Marmor. Dann hast du irgendwie aber irgendwie Flachreliefs. Du hast Gemälde auf irgendwelchen Vasen. Also die, also wenn man sich das so anschaut, die die Masse der unterschiedlichen Methoden und Formen, in denen da irgendwie ja Kunst geschaffen wird, aber gleichzeitig sind das ja Alltagsgegenstände auch, die ist eigentlich ziemlich groß. Und das, ich hätte es zum Beispiel auch mal spannend gefunden, dann irgendwie ein Motiv auf, in vier verschiedenen Varianten dargestellt, oder so, dass man was zum Vergleichen hat. Irgendwie, das fehlt so. Das hatte man eher bei den Münzen zum Beispiel, ne? Die waren ja auch so gut, auch wieder ganz klassisch irgendwie präsentiert, ne? Halt einfach irgendwie in so einem Kabinettsmäßig. Münzkabinett, das ist auch so ein Ding schon. Das ist so ein, nein, Münzen stehen nicht in Räumen, die stehen in Kabinetten. Ja, natürlich. Da sind die natürlich auch in, keine Ahnung, sind 20 Münzen über nebeneinander irgendwie präsentiert. Quasi wie so in so einem Käfermagazin, wo die Käfer so aufgespickt worden sind. Ne? Hm. Käfermagazin, das ist unsere Häufe. Aber echt. Nee, aber da standen wir beide ja vor, Matthias. Da hast du mir was zu den Münzen erklärt. Und da war das ja gut, ne, weil man da halt irgendwie vergleichen kann. Also da hattest du ja zum Beispiel gesagt, hier, Jörg, guck mal, diese großen bronzenen Münzen oder so, die sind schon, da sind diese feinen Prägungen irgendwie nicht mehr so richtig drauf zu sehen, weil die halt schon so oft angefasst worden sind. Im Gegensatz zu den goldenen Münzen beispielsweise, weil die halt nicht so durch so viele Hände gegangen sind und daher besser erhalten worden sind. Mhm. So, ne? Also da hat man irgendwie einen Vergleich gehabt. Aber da haben wir auch uns selber irgendwie so ein bisschen das Thema gegeben, beziehungsweise in dem Fall du. Oder halt, was ich zum Beispiel interessant fand, war die Frage der Frisuren. Ja, ne? Oh, Jörg hat behauptet, die haben alle die gleiche Frisur. Dabei haben die alle eine unterschiedliche Frisur gehabt. Ja, komm, natürlich waren die unterschiedlich. Alle haben irgendwie Haare auf dem Kopf. Also was erwartest du? Irgendwie einen Irokese? Ja. Oder? Zum Beispiel. Es gibt ja auch in jeder Museumbug-Folge einen Begriff, den ihr mitnehmen solltet. Und ja, diesmal der Begriff kommt von Martha diesmal. Also schreibt das bitte mit, folgenden Begriff. Also, oder nee, wir können so eine Quiz draus machen. Was denkt ihr, was stellt ihr euch vor unter einer Melonenfrisur? Ihr könnt uns gerne ein Foto schicken, wie ihr sie selber macht an euch, eine Melonenfrisur. Ihr könnt uns gerne ein Bild zeichnen oder eine Melone frisieren. Wir sind gespannt auf eure Zusendung an. Also entweder bei Twitter könnt ihr uns was schicken, Museumbugcast, oder eben auf museumbug.net, da findet ihr auch alle Kontaktinformationen. Genau, also wir sind sehr gespannt. Stichwort Hashtag Melonenfrisur. Die kam nämlich wirklich öfter vor und das ist das, was ich mitgenommen habe. Aber ich finde es trotzdem also erstaunlich, wie ich aus einem so langweilig gestalteten Museum und so wenig Erzählungen, wie ich meine, es ist viel zu wenig so Mythologie erzählt worden, und ich trotzdem coole Sachen mitgenommen habe. Also zum Beispiel diese fliegenden Penisse, die werden mir schon noch lange im Kopf herumfliegen. Ja, wir waren herumfliegen. Im Lustkabinett, nee, wie hieß das? Lustgarten. Garten der Lüste. Nee, Lustgarten heißt es doch davor. Das ist alles das Gleiche. Das wäre doch mal lustig, wenn da so ein paar Penisse stehen würden. Direkt beim Humboldt-Forum. Genau. Nee, das war gut, das ist nämlich auch ganz, ganz lustig, ne? Das ist auch ein Kabinett und da wird es ein bisschen anzüglich drin, weil da halt alle erotische Darstellungen aus der Antike zu finden sind. Ja, dann nennt man das natürlich Garten der Lüste. Nein, ich finde es sehr interessant, weil eigentlich ging es ja darum, dass in der Antike die Erotik eine Rolle spielte, überall eine Rolle spielte, ja, alltägliche Rolle spielte und dass sie eben nicht so verklemmt waren. Witzigerweise wird es in dem Museum, aber in so einem kleinen Kabinettchen, was man genau, so, wo man so ein bisschen noch durch so vorbeigehen würde, ne? Dargestellt. Ach, übrigens, hier ist noch ein bisschen was mit Pimmeln. Wir sind nämlich viel verklemmter als die vor 2005. Ja, ist so. Ja. Das stimmt. Da gab es noch den Hermaphroditen, der da Oh, der war auch sehr schön. Standen. Ja, und darüber hat sich Jörg dann nochmal richtig schön aufgeregt. Ja, ich fand, wollen wir das jetzt gerade nochmal ja, natürlich, jetzt sind wir ja gerade so fotografiert. Also ich fand diese Formulierung da total falsch und wahrscheinlich unglücklich gewählt, aber irgendwie total doof. Also vielleicht erstmal ist es eine Statue, ne? Es ist, um das mal so ein bisschen einzuordnen, um was es ging. Also es steht halt in diesem Kabinett und es ist eine Statue. Und die Statue weist sowohl männliche als auch weibliche Züge irgendwie auf. Es ist nicht so einzuordnen. Und das ist irgendwie, glaube ich, ein Sohn, Tochter, was auch immer, von Hermes oder sowas. Und auf dem Schild, Jörg sucht das gerade, den Text, ja, weil der so ein bisschen schwierig formuliert war. Also wir haben ihn alle gelesen, hatten aber unterschiedliche Lesarten davon und waren uns nicht einig, ist das jetzt positiv oder negativ formuliert. Genau, hier steht nämlich Zitat, mythischer Sohn von Hermes und Aphrodite verkörpert er das Prinzip der Instabilität sexueller Identität und intersexuelle Schönheit. Und ich habe mich gefragt, wie kann man denn da von Instabilität sexueller Identität sprechen? Ja, du hast es halt direkt negativ. Das Instabilität ist für dich negativ. Ja. Genau. Aber es ist, also ich, also vielleicht ist der Text wirklich unglücklich gewählt, aber dadurch, dass auch von intersexueller Schönheit die Rede ist, ist eigentlich klar, dass es vor allem auch damals und auch na, vielleicht auch generell was Positives darstellen sollte. Also was, ich weiß nicht, ob es erstrebenswert, aber was Schönes. Ja, aber man strebt ja keine Instabilität an. Aber es ist doch schön, wenn man sich nicht nur gefangen in einer Rolle fühlen kann oder muss, sondern wenn man sagen kann, ich kann mich aber auch männlich fühlen oder als Mann, ich kann mich aber auch weiblich fühlen. Ich weiß nicht. Ich habe den leisen Verdacht, dass der oder diejenige, die es geschrieben hat, irgendwie gedacht hat oder so die Vorstellung da verbunden mit war, dass alles das, was nicht Männlein und Weiblein ist, dass es irgendwie instabil und irgendwie falsch. Ja, also wenn man es überdrehen würde, falsch ist. Genau, so habe ich das gelesen und das prangere ich an. Ja, wir auch natürlich. Ja. Also es ist natürlich kleines Detail. Aber ich finde das auch ganz interessant, dass es eben generell dieser ganze Raum, aber auch generell dieses Thema als was Nischiges im wahrsten Sinne des Wortes dargestellt wurde in der heutigen Zeit oder auch immer noch wird und damals aber überhaupt nichts Nischiges war, sondern total okay, wenn jemand Brüste und einen Penis hatte und sogar super erotisch war und wahrscheinlich auch von vielen Herren, sag ich jetzt mal, die sich daran verlustiert haben, so jemand gerade gesucht wurde. Also ich kann mir vorstellen, dass es was viel offener mit androgynen Typen, was man auch, finde ich, in den Skulpturen sieht. Total. Also es ist das Ideal ist eigentlich was Androgynes, finde ich. Also die Frauen, und ich habe auch schon zu Matthias gesagt, ich habe mich da so ein bisschen, mein Corona-Speck habe ich immer wieder angezogen in der Ausstellung. Ich habe gesagt, boah, die sehen alle so trainiert aus. Hast du immer die so, Luft angehalten in der Ausstellung? Genau, so. Die sehen alle so trainiert aus und so athletisch und auch die Frauen haben so richtig so Kreuze und sehen muskulös aus und nicht so ja und auch stark. Sehen so wie starke Persönlichkeiten aus. Auch eine Aphrodite, also auch eine Liebesgöttin, wird als eine sehr starke Frau dargestellt. Das ist sowieso, also das fand ich auch nochmal so interessant, wenn wir jetzt schon vielleicht auch mal über einzelne Objekte oder so irgendwie so ein bisschen sprechen. Also jetzt nach unserer ganzen Kritik, was jetzt die kunstgeschichtliche, kunstwissenschaftliche Erzählung oder Ausdeutung von den Exponaten irgendwie anbelangt, es ist schon echt faszinierend, was man alles irgendwie ablesen kann. Ne? Also ich erinnere mich noch an einen so ein Torso, ein weiblicher Torso, irgendwie da gab's keinen Kopf, da gab es keine Arme, die waren so irgendwie an den Schultern quasi abgeschnitten. Und es gab keine Beine. Und man hatte eigentlich nur, es gab nur so eine Art Kleid, was halt in so Falten geworfen war. Das war eine Tänzerin-Ding. Und es war eine Tänzerin, ja. Genau. Und was da stand halt so, höchstwahrscheinlich hat diese Statue halt, ne, auf Zehenspitzen gestanden. Das kann man halt daran lesen, dass halt die Schulterbewegung oder die Ausformung der Schultern irgendwie so und so ist. Ne, und halt noch zigtausend andere Sachen mehr, aber das fand ich halt so cool, dass man irgendwie nur durch diese Beobachtung der Anatomie quasi auf das schließen kann, was man eigentlich gar nicht mehr sehen kann. Das fand ich irgendwie sehr cool. Also nur so ein, das fand ich faszinierend. Generell, also ich finde es auch generell spannend, was man alles entdecken kann. Es ist aber auch, glaube ich, haben wir alle gemerkt, gut, wenn man so ein bisschen was weiß. Mhm. Also mir geht es halt manchmal so, dass ich dann vor irgendwelchen Vasen stehe und dann gucke ich drauf und dann entdeckt man irgendwie, was ich dann freut man sich, ich erkenne Herakles irgendwie wieder, weil er sein Löwenfell hat oder so. Mhm. Und dann weiß man das und dann kann man da wieder was entdecken. Alexander hat Matthias übrigens auch an seiner Frisur erkannt. Also so wenig Frisur war da nicht. Und vor allem, da war, also wir müssen echt nochmal durchgehen und so einen Frisurenkatalog machen, weil ich kann dir, also ich schätze mal, es waren bestimmt mindestens 50 verschiedene Frisuren. Das kann ja sein. Ich habe das jetzt nur gesagt, weil wir kamen ja eigentlich aus der Ecke, nämlich dass so wenig, ich sag mal, cooles Zeug irgendwie erzählt wurde, sondern nur das klassische Zeug und dass wir uns dann aber selber halt die Themen gesucht haben, zum Beispiel Frisuren. Ja. Das stimmt. Ja. Frisuren. Was wir diesmal wieder genutzt hatten, vielleicht können wir da mal noch ein bisschen auch drüber sprechen, wie das überhaupt war in der Ausstellung, weil wir haben ja auch, du hast ja am Anfang schon angesprochen, Jörg, mit Corona und Maske und sowas, weil ich finde, das interessiert auch einige. Voll ätzend war das. Aber was ich noch sagen wollte, wir haben am Anfang uns ein Dings mitgenommen, ein Audioguide jeweils, den man zumindest für die großen Raumtexte jeweils ganz gut nutzen konnte, fand ich, und hier und da auch für einzelne Highlight-Objekte. Lustigerweise immer, wenn der angefangen hat, der Audioguide, also in Moment, einem... stopp. Es folgt die Museum Bark Audioguide-Kritik. Genau. Immer wenn, also als wir unten reingekommen sind und dann setzt du den Audioguide auf, machst den irgendwie an und dann ist so lyral Musik irgendwie angefangen und dann, sie betreten das antike Griechenland. Und ich dachte, oh, wie cool ist das? Also ich mochte das total mit dieser griechischen Musik und ich dachte, cool, wenn das jetzt so durch die ganze Ausstellung geht, super spaßig. Und dann hört es einfach wieder auf. Und dann das nächste Mal wieder oben dann, sie befinden sich im Zeitalter der Etrusker. Dun, dun, dun, dun, dun. So Trommeln und ich sage, cool, zack, wieder fertig. Ja. Das ist so verschenkt. Also das... Weil, was ich vorhin meinte, ist, die Sachen stehen ja so alle so einzeln rum und man hat hier und da mal eine Wand, aber dieses, wie war das damals? Gerüche, Töne, was weiß ich. Die jetzt können ein Hörspiel gehabt. Ja, was ich dann, reden die was über den Tempel und Tempelstatuen, da kann man noch mal so Geräusche im Hintergrund machen, wie das da gewesen sein muss oder Brandopfer, da kann man mal so Feuer oder so, weißt du so. Ja. Oder auch bei Latrine. Ja, genau. So. Nee, aber ich sehe das ganz genauso. Das Interessante finde ich eigentlich, die Antike finde ich super spannend und ich habe auch voll Lust, jetzt noch mehr zu erfahren. Und dieses Museum oder die recht langweilige Art, das darzustellen, hat die Antike nicht kaputt gekriegt. Also die ist so toll und so spannend, dass du kannst auch so eine langweilige Ausstellung machen und trotzdem finden wir es cool. Aber ich glaube, das liegt schon daran, dass wir genug Vorwissen haben. Also ich kann mir vorstellen, dass jemand, der so ein Audioguide, okay, ich fand auch die Musik fand ich super und dann war es auf einmal weg, das fand ich auch ein bisschen schade. Aber der Audioguide war ja auch voll klassisch und die Art der Ausstellung ist auch voll klassisch und die Geschichten wurden nicht erzählt und so, dass jemand, der eben da kein Vorwissen hat, dass da auch nicht abgeholt wird. Ja. Also das ist einfach echt schade, weil das sind so tolle Sachen. Ich finde den Audioguide genauso eigentlich wie die Präsentationsform, die analoge Präsentation, also was heißt analog, die Präsentationsform der Ausstellung. Ne? Also das, was ich gerade meinte, das ist halt alles wertig. So, da gibt es eine wertige Vitrine, das ist alles stabil und robust, da gibt es einen klassischen Text. Und so war der Audioguide halt auch. Also da gibt's halt so einen kleinen, so eine kleine Introduction durch ein Musikstück, was so angeteasert wird. Und dann ist halt so ein total professioneller Schauspieler wahrscheinlich, Schauspielerin, Sprecherin, irgendwie, die dann halt zwei, manchmal zweieinhalb Minuten was erzählt, irgendwie wohl akzentuiert und so weiter. Das ist ja auch alles schön und gut, aber es ist halt auch so, es ist so, so Oberfläche. Es ist so. Ja, irgendwie so ein, man, also ich könnte mir vorstellen, deswegen habe ich auch noch einen Kinder-Audio-Guide gefragt, weil ich den eigentlich immer, die finde ich immer am spannendsten. Ich könnte mir vorstellen, dass solche Mythologien schön nacherzählt werden oder vielleicht sogar auch im, in kleiner Hörspielform. Mhm. Oder auch, also man muss jetzt keine Szenen aus Asterix und Obelix nehmen, weil das ist ja alles irgendwie so ein bisschen auch selbst erfunden, aber wenigstens sowas, was die Leute abholt von dem, was sie schon kennen. Weil auch diese Wand mit Kleopatra und Cäsar, ich finde es sehr toll inszeniert, wie die beiden, diese beiden Köpfe oder Büsten vor dieser roten Wand stehen und Cäsar ist irgendwie so im Hintergrund und Kleopatra im Vordergrund und er guckt irgendwie so auch ein bisschen mit seinen komischen Augen auf sie, weil er ist so eine, er ist irgendwie so ein Metall, aus Metall gegossen, vielleicht aus, das war aus Bronze. Grüner Basalt, kann ich nicht sagen. Achso, grüner Basalt, auf jeden Fall irgendwie so grün, er ist so dunkelgrün und hat so helle Augen und sie ist halt so sah der aus, auch wirklich aus. Aus Marmor. Ja, der war der so Hulk. Grün, ne? Ja. grün von Neid. und das sah so. Eigentlich war das eine sehr, sehr toll inszenierte Wand. Und dann ging der Text so los, von wegen die dramatischste Liebesgeschichte der aller Zeiten, ja? Ja? Und du denkst dir, ja, cool. Und dann? Ja. Also das ist irgendwie so, so verschenkt, weil das sind so tolle Geschichten. Das ist so, das war so eine krasse Frau und wie die sich umgebracht hat und auch, also. Das erzählt sich von selbst eigentlich, ne? Das erzählt sich doch von selbst, das musst du einfach nur sagen. Das stand dann nirgendwo. Also, es stand da drin, sie hat sich umgebracht, aber wie sie sich umgebracht hat, das ist doch total dramatisch, das ist doch toll. Ja, und dann ist auch wieder eigentlich was Gestalterisches, aber ich meine, ab und zu gab es dann mal so Modelle, irgendwie, wo man, keine Ahnung, die Akropolis oder so gesehen hat mit kleinen Häuschen oder so. Aber was ist irgendwie in der Ausstellung sozusagen auch nicht gibt, ist halt, also sowieso jegliche Form von partizipativen Elementen ist irgendwie nicht dabei oder interaktiven Elementen sogar. Wir hatten schon eine schöne Idee. Ich kurz aussprechen? Ja. Auch von Grafik. Also Grafik ist da, also wenn überhaupt nur in Nischen zu betrachten. Das ein von Zeitstrahl. Ja, genau. Das Einzige, was dann mal grafikmäßig aufgetaucht ist, war dieser Zeitstrahl auf der ganzen großen Wand in dem Raum, wo es sozusagen um die Historie der Sammlung des alten Museums irgendwie ging. Ne? Eine Landkarten gab es. Ja, es gab auch noch ein paar. Ja, es gab auch noch Landkarten, okay. Aber na, ich kann mich noch an das Gefühl erinnern, da in diesen Raum reinzugehen und dann diesen großen Zeitstrahl zu sehen, der auch so ganz schön gemacht war und so. Und ich dachte mir so, endlich mal ein bisschen Grafik zu gucken, dass ich einfach mal visuell das irgendwie auf eine andere Art und Weise mal begreifen kann. Aber dann war das halt auch wieder so ein langweiliges Thema wie, wann hat Otto von Bismarck die eine Vase da gekauft? Das ist auch lustig. Ich meine, du lächst nach Grafik da drin. Ich habe so ein bisschen gelächzt auch nach Licht. Also es war ganz lustig, weil es ist schön hell da drin eigentlich. Ja. Und man läuft so rum und alles ist halt so klassizistisch weiß irgendwie. Und dann, aber eine Ecke war so dunkel irgendwie. Und Jörg hat sich noch gefragt, warum ist das dunkel? Ich habe dann irgendwie vom Mutmaßt irgendwie zum Schutz der Objekte, Licht, sonst was. Und dann haben wir auch so einen Wachmann gefragt und der sagte halt auch, ja, es war schon immer so dunkel hier. Und es erschließt sich halt auch nicht. Ja. Also man hätte ja auch wirklich in diesen, also in den Eingangsbereichen, dass man reinkommt und dann ist es vielleicht erstmal ein bisschen dunkel und dann wird erstmal so ein bisschen. Du wirst in die Antike zurück. Meinst du Spots auch? Keine irgendwie so ein bisschen, Ahnung. Irgendwie, dass man so zurückversetzt wird. Die, also dieses einfach Erlebnis lebendig machen. Ja. Weil das ist alles, die Sachen sind alle ein bisschen tot. Ja. Das ist interessant, dass du das sagst, weil wo der Bereich so abgedunkelt war, da ging es ja auch um Totenkult und so, ne? Nee, und aber das dann war waren das diese Gemälde, diese farbigen. Das war nur eine andere. Ja, Moment, ja, genau, aber Matthias und ich standen halt da und haben so gefragt, oh, Moment, aber wie, also alle anderen Räume sind jetzt irgendwie hell, wieso jetzt hier so dunkel? Und Matthias meinte schon so, hängt das vielleicht damit zusammen, dass es hier um Totenkult geht? Und ich so, oder vielleicht, weil die Objekte so empfindlich sind, dann haben wir den Typen irgendwie gefragt und der meinte halt so, oder ich habe, was ich von ihm verstanden habe, war so, dass da an, in dem Raum sozusagen länger die Sonne irgendwie rein knallt. So. Also ist halt irgendwie so total random. Total random irgendwie, ne? Und hat sich irgendwie nicht erschlossen. Also irgendwie seltsam. Stimmt, man könnte mal diesen, bei diesen Tempelanlage, da war doch so, ganz am Anfang ist doch so auch so ein bisschen die Statuen aufgestellt, mhm, wie bei so einem Tempel, das könnte man auch so schön beleuchten mit Spots und inszenieren. Inszenieren. Ja, genau. Ja, aber ich habe noch was vom Museum Bug Consulting Team. Ja. Ein kostenloser Rat. Eine Idee für mehr Interaktion, für mehr Partizipation, für mehr spielerischen Ansatz. Zum Beispiel standen wir vor diesen Spiegeln, weißt du noch? Und das waren so, ihr müsst euch vorstellen, so sehen aus wie große Tischtennisschläger alles, aus Bronze. Und wir haben also an einer Wand ungefähr 8 Spiegel gesehen, und zwar von der Rückseite. Also nicht von der Seite, in der man sich gespiegelt hat, sondern von der Rückseite, weil da natürlich feine Gravuren oder sowas drin waren von Szenen aus dem Leben der antiken Leute. Ja. Und dann haben wir uns überlegt, wie kann man denn Bronze so polieren, dass man sich selber darin spiegelt? Und dieses Rätsel bleibt uns wahrscheinlich für immer verschlossen, weil das Museum leider keinen Spiegel umgedreht hat, sodass man sich selber darin spiegeln konnte. Und das finde ich so schade, weil da hat man so ein tolles Alltagsobjekt, wo man was mit anfangen kann, wo man Leute abholen kann. Spiegel kennt jeder. Ja. Und auch eine und auch eine ungewöhnliche Art des Spiegels, weil das ist eben nicht eben aus Spiegel, sondern aus Bronze. Und da hätte man, also es ist irgendwie auch so wieder vertane Chance, irgendwas Schönes da anzubringen. Und was mir jetzt einfällt, ist, dass vielleicht auch wieder dieser eher kunsthistorische Ansatz ist, weil es denen total egal ist, ob die Leute das als Spiegel sehen oder nicht, sondern denen ist wichtig, was hinten auf dem das Spiegel Motiv, drauf ist, das Motiv. Also vielleicht ist es wirklich so dieses eher kunsthistorische, was daran dann gesehen wird von den Kuratoren. Lasst uns, definitiv. Wahrscheinlich. Lasst uns noch mal ein bisschen kurz, noch 5 Minütchen oder so, über dieses ganze Thema Corona irgendwie sprechen, weil ich fand das schon wirklich sehr... Meinst du, die Antiken hatten auch schon Corona? Genau. ich fand es war schon wirklich ein anderer Museumsbesuch, als man es halt sonst irgendwie hatte. Aber es ist doch immer so leer da. Da gefühlt auf jeden Fall. Höchstwahrscheinlich. Also wir waren eigentlich mehr oder weniger bis auf 2 oder 3 andere Gäste die einzigen dort. Wir hatten alle die Masken auf. Dann, bei mir war es besonders schlimm, weil ich habe so doofe Gummis gehabt, die sich so in meine Ohren reingeschnitten haben. Dann hatten wir alle noch Kopfhörer auf von dem Audioguide. Und den Audioguide hatten wir, so eine lange Fernbedienung quasi, noch als Bändchen um den Hals herumhängen. Also wir haben echt ausgesehen wie die letzten Deppen. Schon allein ästhetisch war dieser Besuch genau wie ein Rückschritt. Ja. Wir hatten Zeitfenster-Tickets. Ja. Die konnte man sich, das ging ganz okay. Man konnte man sich auf der Website von den staatlichen Museen, konnte man die sich irgendwie klicken. Das war auch so ein bisschen, also ich fand es ein bisschen komisch. Also ich habe die für uns zu dritt quasi geklickt und wir haben, weil wir natürlich als ICOM und Museumsbund Special Member, kann man sich da dann irgendwie ein kostenloses Ticket im Vorfeld klicken. Das Problem ist irgendwie, wenn man sich das klicken will, dann steht da, hier, das geht nur mit Kreditkarte und so weiter. Und da wollte ich sie schon eingeben, aber wenn man sich die kostenlos klickt, dann muss man gar nichts eingeben. Also die Reihenfolge ist ein bisschen komisch. Yeah. Das ging dann aber alles, das konnte man sich dann irgendwie schön auf dem iPhone ins Wallet reinpacken und dann irgendwie vorzeigen. Das hat alles, also das hat vom Ablauf her dann im Endeffekt, fand ich, alles ganz gut funktioniert. Auch irgendwie die Garderobe und Kassen natürlich alles mit Plexiglaswänden und so. Aber ich fand das, also es war jetzt auch nichts los. Also man musste sich nicht irgendwo anstellen oder so. Aber ich finde vom Ablauf her war es eigentlich ganz okay. Ja, weißt du zufälligerweise, was die für ein Ticketsystem da benutzen? Nein, kann ich dir nicht sagen. Ah, das wäre ja mal interessant. Ne? Ja, genau. Und ansonsten waren super viele Aufsichten da. Ne? Also es waren so Mehr als Besucher, die auch die ganze Zeit irgendwie, weiß ich nicht, so geschäftig hin und her rumgelaufen sind. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was die da machen. Wie so ein Staffellauf, hatte ich immer das Gefühl. Ja, ja. Einer muss im nächsten Raum, gibt was ab, damit der dann auch woanders hinlaufen kann und so. Ja, wahrscheinlich gerade war Schichtwechsel. Alle 10 Minuten. Vielleicht. Damit man auch Erinnerungen hat. Ehrlich gesagt kann ich mir auch nicht vorstellen, also ich meine, die hatten ja auch alle ihre Mundschutze auf und so, da irgendwie 4 Stunden mit dem Mundschutz rumzustehen. Oh, also ich war sowas von erleichtert, als wir da wieder rauskamen und ich dieses doofe Ding da abmachen konnte und wieder normal durchatmen konnte, fand ich schon besonders ich hab's gut. Lustigerweise, mir ging es ein bisschen wie dir, Jörg. Ich hab's am Mund, habe ich irgendwann tatsächlich fast vergessen, dass ich es anhab, aber mir haben die Ohren so wehgetan von meinen Gummis auch. Ich habe die zur Strafe auch eingestellt. Ja, wir haben halt nicht so perfekte Ohren wie du. Genau, gefühlstote Ohren. So, die gefühlsechten Gummis. Ja, genau. Meine sind gerippt. Hier müsst ihr for your pleasure. Genau, nee, also das war schon, also das war ein bisschen ätzend. So, man kommt dann auch raus und nimmt dann, so, aber man nimmt dann auch so diese Maske ab und mal so, Luft. Ja. Und dann kommt einem so schön diese Berliner Luft da so rein. Genau, dann will man sofort wieder die Maske wieder aufsetzen. Currywurst, ne? Currywurst. Currywurst, ein bisschen Gartenluft. Ja. TM. Ja, ja, genau, Corona und ins Museum gehen. Also es wird ja jetzt noch eine Weile so weitergehen, ne? Dass man da so mit so Mundschützen und so. Und natürlich werden wir das auch, wir als Museum Bark auch weiterhin natürlich so handhaben. Aber ist auch schon so ein bisschen Pain in the neck, finde ich. Ja, ich fand es jetzt okay tatsächlich. Also ich meine, wir waren haben mit, und da haben wir jetzt andere Ausflüge gemacht für die letzten Folgen. Und ich war jetzt schon ganz froh, dass wir wieder mal in so ein Haus auch gehen. Also einfach. Ja, das stimmt. Ich habe am Anfang gesagt, so mal richtig Museum. Also es ist, irgendwie ist es das auch schon, ne? Es ist irgendwie, man geht rein mit Kasse und mit Ausstellung und allem irgendwie so ganz klassisch, wie man sich's wünscht. Shop. Wir waren auch im Shop tatsächlich, ja. Ja, aber da gibt es nur Bücher. Ja, langweilig. Magnete. Ja. Ja. So. Das Übliche halt. Aber mit einem coolen Foyer. Ja, genau. Diese Rotunde sollte man sich nicht entgehen lassen, wenn man da ist. Ja, die ist schön. Ist da kann man auch schöne cool. Fotos machen. Ja. Vielleicht seht ihr da auch eins im Newsletter zum Beispiel. Mal gucken. Genau. Auf jeden Fall. Ich war schon ganz froh, dass wir das gemacht haben. Ich finde auch, für so eine Zeit von 2-3 Stündchen ist das irgendwie alles okay. Und wie gesagt, es war ja auch nichts los dort. Also das heißt, man musste auch nicht gucken so, ich will irgendwie einmal aus dem Weg gehen. Oh nein, hier sind so viele Leute. Also das auf der Straße nervt mich das voll. Insofern war ich fast froh, jetzt in einem geschlossenen Raum zu sein, wo ich das Problem nicht habe. Ist es schon jetzt so ein bisschen Fazit von dir? Nee, das war einfach nur mein Corona-Kommentar. Also der Corona-Kommentar. Museum Back Corona-Kommentar. Neue Rubrik. Ja, sollen wir mal was zum Fazit sagen? Ich kann ja mal kurz, wollten wir das mit den Fazits eigentlich überhaupt weitermachen? Irgendwie ja, war das mal so in der Diskussion. Noch einen dritten Teil? Dritter, ja, der kommt ja dann. Ach, der kommt dann noch. Ja, da kannst du kannst schon mal die Hände reiben, ja. Matthias, weil dann geht's nee, das darf man los. Nicht mehr. Ach so. Ja, du sollst ja auch nicht meine Hände reiben. genau, also vielleicht kurz zum alten Museum. Super viel Potenzial, finde ich. Hat das alte Museum. Die ganzen echt abgefahrenen, wunderbaren Exponate, die können so viel erzählen und machen auch zum Teil, aber das alte Museum vertut diese Chancen halt einfach. Dadurch, dass es, wie wir es ja auch jetzt schon ganz oft gesagt haben, einfach auf so ganz klassische und finde ich total trantütige Art und Weise Dinge da vermittelt, die sehr, wie du es, Matthias, gesagt hast, kunsthistorisch belastet sind. Also nein, ihr wisst, wie ich das meine. Also die sehr kunsthistorisch sind. Und echt super viel cooler alter Kram da drin. Aber leider wird man da von der Vermittlung, von der Präsentation überhaupt nicht abgeholt. Das war mein Eindruck dabei. Deswegen kann ich nur eingeschränkt empfehlen, mal ins alte Museum zu gehen, quasi. Oder man hat Vorwissen und dann ist es für einen natürlich auch so ein bisschen Paradies, das kann ich mir auch schon vorstellen. Aber da ich jetzt nicht der antike Experte bin, war das für mich so ein bisschen schwierig. Gott sei Dank war der Matthias dabei, der konnte mir wieder ein paar Sachen erzählen. Genau. Ja, ich habe so ähnlich ging es mir. Also ich fand die Antike ja, wie gesagt, schon immer sehr faszinierend und ich finde, man kann da auch auch wie es jetzt präsentiert ist, kann man da schon diese, das Tolle der Antike kann man da schon spüren, weil diese Skulpturen einfach, gerade die Skulpturen, die finde ich so toll, für sich selbst sprechen und man kann wirklich sagen, die Antike ist nicht kaputt zu kriegen. Also auch die langweiligste Ausstellung kriegt diese Schönheit dieser Skulpturen nicht kaputt. Ja, aber nur weil du doch da schon so viel, du hast schon so viel Antike aufgesaugt und deutest das ja so aus. Ja, weißt du, wenn da so ein Tabula Rasa Mensch irgendwie reingeht und Ja, auf jeden Fall. Also ich wünsche mir da viel mehr Vermittlung und vor allem auch viel mehr Vermittlung für den Besucher, der da jetzt ohne Führung, ohne Gruppenangebot oder sowas reingeht, was er jetzt in der nächsten Zeit, jetzt auf Corona, werden ja jetzt erstmal gar keine Führung und Gruppenangebote wahrscheinlich stattfinden. Das heißt, sollte ich mit meinen Kindern da reingehen, habe ich erstmal Angst, dass sie es kaputt machen. Ja. Und dann habe ich Angst, dass sie sich tot langweilen, weil da einfach nichts zu erleben ist von der Art der Vermittlung. Also ihr könnt euch doch da ein etymologisches Wörterbuch mal mitnehmen und da mal schön drin rumschmökern. Oder generell ein Lexikon, Fremdwörterlexikon. Nee, aber wirklich so diese ganzen tollen Figuren der Mythologie, auch Geschichte, also so Alexander der Große und so, die hätte ich so gerne mal noch näher kennengelernt und die bleiben mir jetzt leider so ein bisschen verschlossen. Vielleicht gehe ich ja nochmal ins Alte Museum, und ich kann es auch voll empfehlen, aber ja, man braucht ein bisschen Vorwissen oder man muss irgendwie jemanden sich mitnehmen. Weiß nicht, ob der Matthias, ihr könnt mich buchen. Ihr könnt einfach uns eine Mail schreiben oder euch auf Twitter mailen. Ihr könnt Matthias buchen. Genau. Aber der macht das auch für umsonst. Aber ich glaube, man kann trotzdem mit gestalterischen Mitteln oder auch mit einigen Stationen kann man da mit einfachen Mitteln diese Geschichten auch erlebbarer machen. Das ist nicht so aufwendig. Also wenn ihr das Museum Bug Consulting Team braucht, dann sagt Bescheid. Dann haben wir da ein paar Ideen. Ich hatte sowieso viel Spaß, weil ich war jetzt das dritte Mal, glaube ich, da oder sowas und ich gehe da bestimmt noch ein paar Mal hin, einfach weil ich das, ich mag die Zeit einfach, ich finde die Statuen cool und natürlich habe ich mich im Studium irgendwie damit beschäftigt, das heißt, ich weiß auch vorher schon was, das heißt, ich fühle mich auch gut, wenn ich davor stehe und denke, hey, das kenne ich doch, das habe ich auch schon mal gesehen. So, das ist irgendwie ganz cool. Auf der anderen Seite habe ich überlegt, so für wen ist das Museum eigentlich, wer geht da hin? Und es ist, glaube ich, auch so ein Touri-Museum, also eigentlich, es will ein Touri-Museum sein, weil, sieht man schon an diesem Flyer, den wir da bekommen haben, mit diesem Rundweg, mit den Highlights drauf. Es ist so, diese Sachen, wenn sie in Berlin sind, sollten sie diese Sachen im Museum gesehen haben. Mhm. Das Problem ist, glaube ich, die meisten Touris sagen, ah ja, schön, ach, aber nee, die Nofretete ist ja ein neues Museum. Und dann gehen sie halt darüber. Also, wenn man schon mal da ist, dann geht man halt lieber dahin, weil das noch größere Highlight ist, als die Sachen dort. Und wenn man sich dann überlegt, okay, möchte man dann vielleicht aber die Berliner ansprechen, die Familien auch, dann, also wenn da jetzt nicht gerade so, was weiß ich, der Opa aus der Werthers echte Werbung mit seinem Enkel da durchgeht und sagt, schau, hier, diese Statue, ich erkläre dir, ich lese dir aus Homer, ich rezitiere dir Homer davor, damit du dein Schulwissen da aufbessern kannst, das funktioniert halt irgendwie nicht. Und ich glaube, was Martha, was du vorhin meintest, diese Mythen auch so ein bisschen lebendiger zu machen, also ich hätte mir zum Beispiel irgendwie eine Grafik gewünscht, so wo man, da sieht man mal Herakles so und dann alle Sachen, die ihn so auszeichnen, also hier ist die Keule, hier ist das Löwenfell, dies, das und dann kannst du rumgehen und kannst gucken, wo finde ich den Herakles eigentlich auf den ganzen Sachen. Ja. So, also wenn du Vorwissen hast, kannst du ganz viel entdecken, hast du es nicht, ist es echt schwierig. Und dementsprechend, also ich glaube, wenn man so ein bisschen Fable für das Thema hat, ein bisschen vorbereiten oder so und dann da reingehen, kann man ganz viel entdecken. Man kann auch so ein bisschen, das haben wir gar nicht drüber gesprochen, so ein bisschen Lust wandeln, ja. Also so, man läuft einfach so durch und guckt so ein bisschen. Und dann, ich war auch schon mal drin, da bin ich, glaube ich, nur durchs Erdgeschoss gegangen und bin danach wieder raus. So, war auch okay. Kann man gern machen, aber weil du ja auch mal mit deiner Icon-Card aber das, aber auch das Tollste. Ich habe echt so einen Respekt vor den Griechen bekommen. Die sind so viel mal besser noch als die Römer gewesen, also zumindest die Statuen, die da im Alten Museum sind. Sind jetzt die Griechen so besser als die Römer oder die was? Die Sieche? Und die Griechen, also die griechischen Männer. Romanus, E und Domo. Oh, so schöne Männer. Wir haben ganz viele Grieche Hintern gesehen. Oh, Hintern, genau. Aber auch Sixpacks auch. Ja. Boah, so schöne trainierte Männer. Zu Poten in Purchen. Genau. Nee, also das ist schon, das ist schon was, Lust fürs Auge, dieses Museum. Lust wirklich. Fürs Auge. Wirklich. Gab es eigentlich auch eine Berliner Antike? Nein. Wie sah die antike Zeit in Berlin? Wildschweine gab es hier wahrscheinlich. Wildschweine, ne? Zur Antike. Da gab es immer so Wildschweinfeste. Mhm. Und so dicke Leute. Ja, genau. Nein, also wie gesagt, mein Fazit ist, wenn ihr richtig klassisch Museum haben wollt, könnt ihr da hingehen, aber irgendwie nehmt euch den Audioguide mit. Das ja, hilft schon mal. Zumindest das. Oh, was mir auch noch einfällt, ist bei unserem Lustkabinett da, oder was war das? Garten der Lüste? Ja, der Lüste. Jetzt. Da musste ich mich so daran erinnern, dass wir im Lateinunterricht haben wir die Ars Amatoria gelesen. Hast du es auch gelesen? Musstest du das lesen? Ja, das haben wir auch gelesen. Das war so cool von Ovid. Und das haben wir so als Jugendliche gelesen. Super köstlich, wie der das alte beschreibt. Lüstling. Nee, wirklich. Und da habe ich mir auch gedacht, wenn man aus daraus nochmal was hat, was man, weil es wirklich auch gut geschrieben ist, wo man die gute Metaphern oder was? Jetzt lass mich doch mal ausreden. Ich lese das nur für die Artikel. Oh, wo man die Literatur der Zeit noch mit dabei hat. Und die Literatur der Zeit ist ja auch großartig. Also, was du hast jetzt Homer oder sowas erwähnt, aber auch in dem Zusammenhang die Literatur der Zeit auch noch mit dabei hat, okay, Cäsar ist schnarchig langweilig, aber diese Ovid-Sachen sind super toll. Und wenn man das noch irgendwie so hätte. Bisschen Spannung einfach. Oh, du hast ihn ja noch gar nicht gehört. Du hast voll die Vorurteile. Ja, das stimmt. Instabilität ist gleich was Schlechtes. Ja. Ja, weil die Vorurteile hat der. Der Jörg. Für dich ist nur das Stabile das Gute. Ja. Alles stabil muss sein. Martha, wir sind die Griechen, der Jörg ist der Römer. Ja, genau. Ich baue eine große, stabile Mauer, damit die Germanen nicht einfallen in mein Reich. Gut, damit hätten wir komplett abgehandelt, eigentlich. Genau, wir begrüßen noch unsere zwei verbleibenden Hörerinnen. Wer bis hierhin durchgehalten hat, darf sich gemeinsam mit uns einen Preis anschauen. Ja. Genau, wir schreiten voran zu Teil Nummer 3, dem Werbeblock, in dem Matthias sich hervortut durch folgende Mitteilungen. Hört. genau. Was ihr vielleicht noch nicht wusstet, ist, dass wir ja einen Newsletter haben und auch ein Archiv. Und das findet ihr alles auf museumbug.net. Und ihr könnt auch zum Beispiel schauen auf museumbugcast. Da findet ihr uns bei Twitter. Da könnt ihr uns auch schreiben und folgen. Und wir versuchen euch auf möglichst vielen Wegen auf den Wecker zu gehen. Unter anderem zum Beispiel bei iTunes, wo ihr uns gerne bewerten könnt, oder bei Spotify oder eben, wie erwähnt, auf museumbug.net. Ja, dann hätten wir es mal wieder gepackt, ne? Gehen wir nächstes Mal mal zur Abwechslung in ein Museum. Könnten wir mal machen. So ein richtiges Museum. Gibt es dann was, irgendwas mit Säulen? Ja. Achso, vielleicht könnte man das auch im dritten Teil nochmal sagen. Also ihr könnt natürlich auch schön nochmal wieder vorschlagen, ne, wo wir hingehen können. Oder hast du es gerade gesagt? Nee, das hätte ich aber sagen sollen. Zum Beispiel auf museumbug.net. Genau, also tatsächlich, wir sind ja vor allem unterwegs in Berlin, aber wir lassen uns auch gerne einladen oder laden uns auch gerne selbst mal ein irgendwo hin. Oder wenn ihr einfach eine Idee habt, wo ihr sagt, hallo, ich habe hier so ein kleines Museum, warum wart ihr denn da noch nicht oder so? Ja, oder ich möchte ein Museum aufmachen. Genau, dann und ihr da irgendwie Hilfe oder ne, Hashtag MuseumBug-Consulting, wenn ihr da was braucht, dann schreibt uns einfach. Genau, alle Kontaktinfos auf museumbug.net. Yes, super, Leute. So, jetzt würde ich sagen, gehen wir mal wieder raus in den schönen sonnigen Nachmittag. Ne? Und dann verabschieden wir uns von unserer Hörerschaft. Ich war der Jörg. Ich bin immer noch die Martha. Und ich werde vielleicht sein und finde es noch ein bisschen jetzt schon. Und jetzt. Tschüss, Leute, macht's gut. Tschüss.